Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Er arbeitete sich aus seiner Bank heraus. Frau und Schwiegermutter hielten ihn von beiden Seiten fest und gaben ihm hastig Forderungen mit, die einander widersprechen mussten. Denn der Bürgermeister langte sichtlich verstört am Richtertisch an. Welche Gesinnung der Angeklagte in der bürgerlichen Öffentlichkeit betätigte? Dr. Scheffelweis wusste Gutes darüber zu bekunden. So hatte der Angeklagte sich in den städtischen Kollegien eingesetzt für die Wiederherstellung des altberühmten Pfaffenhauses, wo die Haare aufbewahrt wurden, die bekanntlich Dr. Martin Luther dem Teufel aus dem Schwanz gerissen hatte. Freilich, auch den Saalbau der Freien Gemeinde hatte er unterstützt und dadurch unleugbar viel Anstoß erregt. Im Geschäftsleben, so dann, genoss der Angeklagte die allgemeine Achtung. Die sozialen Reformen, die er in seiner Fabrik eingeführt hatte, wurden vielfach bewundert, wenn freilich auch dagegen eingewendet ward, dass sie die Ansprüche der Arbeiter ins Ungemessene steigerten und so den Umsturz vielleicht doch zu befördern geeignet waren. Würde der Herr Zeuge, fragte der Verteidiger, den Angeklagten des ihm zur Last gelegten Delikts für fähig halten? Einerseits, erwiderte Scheffelweis, gewiss nicht. Aber andererseits, fragte der Staatsanwalt. Der Zeuge erwiderte, andererseits gewiss. Nach dieser Antwort durfte der Bürgermeister sich zurückziehen. Seine zwei Damen empfingen ihn, eine so unzufrieden wie die andere, und der Vorsitzende schickte sich an, die Sitzung aufzuheben. Da räusperte Jadassohn sich. Er beantragte, nochmals den Zeugen Dr. Hässling zu vernehmen, der seine Aussage zu ergänzen wünsche. Spritius klappte missgelaunt mit den Lidern. Das Publikum, das soeben aus den Bänken herausrutschte, murrte laut. Aber Diederich war schon vorgetreten, festen Schrittes, und hatte schon mit klarer Stimme zu sprechen begonnen. Nach reiflicher Überlegung sei er zu der Einsicht gelangt, dass er seine im Vorverhör gemachte Aussage vollinhaltlich aufrechterhalten könne, und er wiederholte sie, aber verschärft und erweitert. Er fing mit der Erschießung des Arbeiters an und gab die kritischen Bemerkungen der Herren Lauer und Heuteufel wieder. Die Zuhörer, die das Fortgehen vergessen hatten, verfolgten die Schlacht der Gesinnungen über die blutbetropfte Kaiser-Wilhelm-Straße bis in den Ratskeller, sahen die feindlichen Reihen sich bis zum Entscheidungskampf ordnen, Diederich wie mit geschwungenem Degen unter den gotischen Kronleuchter vorrücken und den Angeklagten herausfordern auf Leben und Tod. Denn, meine Herren Richter, ich leugne es nicht länger. Ich habe ihn herausgefordert. Wird er das Wort sprechen, an dem ich ihn packen kann? Er sprach es. Und, meine Herren Richter, ich habe ihn gepackt und habe damit nur meine Pflicht erfüllt. Und würde sie auch heute wieder erfüllen, mögen mir daraus in gesellschaftlicher und geschäftlicher Beziehung selbst noch mehr Nachteile erwachsen, als ich in der letzten Zeit zu ertragen gehabt habe. Der uneigennützige Idealismus, meine Herren Richter, ist ein Vorrecht des Deutschen. Er wird ihn unentwegt betätigen, mag ihm angesichts der Menge der Feinde gelegentlich auch der Mut sinken. Als ich vorhin mit meiner Aussage noch zögerte, war es nicht nur, wie der Untersuchungsrichter mir gütigst zubilligte, eine Verwirrung des Gedächtnisses. Es war, ich gestehe es, ein vielleicht begreifliches Zurückweichen vor der Schwere des Kampfes, den ich auf mich nehmen sollte. Aber ich nehme ihn auf mich. Denn kein Geringerer als seine Majestät, unser erhabener Kaiser, verlangt es von mir. Diederich sprach fließend weiter, mit einem Schwung in den Sätzen, der einem den Atem nahm. Ja, das Sohn fand, dass der Zeuge anfange, die Wirkung seines Plädoyers vorwegzunehmen, und blickte unruhig auf den Vorsitzenden. Spretius aber dachte offenbar nicht daran, Diederich zu unterbrechen. Mit unbewegtem Geierschnabel und ohne die Lider zu klappen, sah er auf Diederichs eiserne Miene, worin es drohend blitzte. Der alte Kühlemann sogar ließ die Lippe hängen und hörte zu. Wolfgang Buck aber, vorgebeugt auf seinem Stuhl, spähte er zu Diederich hinauf, gespannt, sachkundig und die Augen voll eines feindlichen Entzückens. Das war eine Volksrede, ein Auftritt von bombensicherer Wirkung, ein Schlager. »Mögen unsere Bürger«, rief Diederich, »endlich aus dem Schlummer erwachen, in dem sie sich so lange gewiegt haben, und nicht bloß dem Staat und seinen Organen die Bekämpfung der umwälzenden Elemente überlassen, sondern selbst mit Hand anlegen. Das ist Befehl seiner Majestät. Und, meine Herren Richter, da sollte ich zögern? Der Umsturz erhebt sein Haupt. Eine Rotte von Menschen, nicht wert, den Namen Deutsche zu tragen, wagt es, die geheiligte Person des Monarchen in den Staub zu ziehen. Im minder guten Publikum lachte jemand. Spretius hackte zu und drohte, den Lacher in Strafe zu nehmen. Ja, das Sohn seufzte. Jetzt war es Spretius freilich nicht mehr möglich, den Zeugen zu unterbrechen. In Netzig hatte der kaiserliche Kampfruf bisher leider nur zu wenig Widerhall gefunden. Hier verschloss man Augen und Ohren vor der Gefahr, man verharrte in den veralteten Anschauungen einer spießbürgerlichen Demokratie und Humanität, die den vaterlandslosen Feinden der göttlichen Weltordnung den Weg ebneten. Eine forsche, nationale Gesinnung, einen großzügigen Imperialismus begriff man hier noch nicht. Die Aufgabe der modernen, gesinnten Männer ist es, auch Netzig dem neuen Geist zu erobern, im Sinne unseres herrlichen jungen Kaisers, der jeden Treugesinnten, er sei edel oder unfrei, zum Handlanger seines erhabenen Wollens bestellt hat. Und Diederich schloss: Daher, meine Herren Richter, war ich berechtigt, dem Angeklagten, als er nörgeln wollte, mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Ich habe ohne persönlichen Groll gehandelt, um der Sache willen. Sachlich sein heißt deutsch sein. Und ich meinerseits, er blitzte zu Lauer hinüber, bekenne mich zu meinen Handlungen, denn sie sind der Ausfluss eines tadellosen Lebenswandels, der auch im eigenen Hause auf Ehre hält und weder Lüge noch Sittenlosigkeit kennt. Große Bewegung im Saal. Diederich, hingerissen von der edlen Gesinnung, die er ausdrückte, berauscht durch seine Wirkung, fuhr fort, den Angeklagten anzublitzen. Da aber wich er zurück. Der Angeklagte, zitternd und wankend, stemmte sich am Geländer seiner Bank empor. Er hatte rollende, blutunterlaufene Augen, und sein Kiefer bewegte sich, als habe ihn der Schlag gerührt. »Oh«, machten weibliche Stimmen voll erwartungsvollen Schauderns. Aber der Angeklagte hatte nur Zeit, einige raue Laute gegen Diederich auszustoßen. Sein Verteidiger hatte ihn am Arm erfasst und redete auf ihn ein. Inzwischen verkündete der Vorsitzende, dass der Herr Staatsanwalt sein Plädoyer um 4 Uhr beginnen werde und verschwand samt den Beisitzern. Diederich, halb betäubt, sah sich auf einmal bestürmt von Kühnchen, Zillig, Notgroschen, die ihn beglückwünschten. Fremde Leute schüttelten ihm die Hand. Die Verurteilung sei todsicher, der Lauer dürfe einpacken. Der Major Kunze erinnerte den erfolgreichen Diederich daran, dass zwischen ihnen niemals eine Meinungsverschiedenheit entstanden sei. Auf dem Korridor kam ganz nahe an Diederich, den gerade eine Menge Damen umgaben, der alte Buck vorüber. Er zog seine schwarzen Handschuhe an und sah dabei dem jungen Mann ins Gesicht. Ohne die Verbeugung zu erwidern, die Diederich wider Willen machte, ihm immer ins Gesicht, mit einem Blick prüfend und traurig, so traurig, dass auch Diederich mitten aus seinem Triumph heraus ihm traurig nachsah. Plötzlich merkte er, dass die 5 Töchter Buck sich nicht entblödeten, ihm Komplimente zu machen. Sie flatterten, rauschten und fragten, warum er denn zu der spannenden Verhandlung nicht auch seine Schwestern mitgebracht habe. Da maß er diese 5 herausgeputzten Gänse eine nach der anderen von oben bis unten und erklärte ihnen streng und abweisend, es gäbe Dinge, die denn doch ernster seien als eine Theatervorstellung. Erstaunt ließen sie ihn stehen. Der Korridor leerte sich. Zuletzt erschien noch Guste Deimchen. Sie machte eine Bewegung auf Diederich zu. Aber Wolfgang Buck holte sie ein, lächelnd, als sei nichts geschehen. Und mit ihm waren der Angeklagte und seine Frau. Schnell sandte Guste zu Diederich einen Blick hin, der sein Zartgefühl anrief. Er drückte sich hinter einen Pfeiler und ließ, indes ihm das Herz klopfte, die Geschlagenen vorüber. Wie er gehen wollte, trat aus dem Amtszimmer der Regierungspräsident, Herr von Vulkow. Diederich stellte sich den Hut in der Hand am Wege auf, schlug im richtigen Augenblick die Hacken zusammen und wirklich, Vulkow blieb stehen. »Na also«, sagte er aus der Tiefe seines Bartes und klopfte Diederich auf die Schulter. »Sie haben das Rennen gemacht. Sehr brauchbare Gesinnung. Wir sprechen uns noch.« Und er ging weiter auf seinen kotigen Stiefeln, schwenkte den Bauch in der verschwitzten Jagdhose und hinterließ, durchdringend wie je, diesen Geruch gewalttätiger Männlichkeit, der bei allem, was geschah, im Gerichtssaal gelagert hatte. Beim Ausgang drunten hielt sich noch immer der Bürgermeister auf mit Frau und Schwiegermutter, die von beiden Seiten auf ihn eindrangen und deren Forderungen er bleich und hoffnungslos in Einklang zu bringen suchte. Zu Hause wussten sie schon alles. Sie hatten alle drei im Vestibül auf das Ende der Verhandlung gewartet und sich von Meta Harnisch erzählen lassen, was vorging. Frau Häßling umarmte ihren Sohn unter stummen Tränen. Die Schwestern standen etwas betreten dabei, denn noch gestern hatten sie nur Geringschätzung gehabt für Diederichs Rolle im Prozess, die sich nun allzu glänzend erwies. Aber Diederich, in der schönen Vergesslichkeit des Sieges, ließ Wein zum Essen auftragen und er erklärte ihnen, der heutige Tag sichere für alle Zeit ihre gesellschaftliche Stellung in Netzig. Die fünf Damen Buck werden sich hüten, auf der Straße wegzusehen. Sie können froh sein, wenn ihr sie zurückgrüßt. Die Verurteilung des Lauer war, so versicherte Diederich, nur mehr eine Formalität. Sie war entschieden und mit ihr auch Diederichs unaufhaltsamer Aufstieg. Freilich, und er nickte in sein Glas, trotz voller Pflichterfüllung hätte es schiefgehen können. Und dann, meine Lieben, das wollen wir uns nur gestehen, dann wäre ich wahrscheinlich aufgeflogen und mag das Heirat mit. Da Magda erbleichte, klopfte er ihr den Arm. Jetzt sind wir fein heraus. Und das Glas erhoben mit männlicher Festigkeit. Welch eine Wendung durch Gottes Fügung! Er ordnete an, dass beide sich schön machten und mitgäben. Frau Häßling bat um Nachsicht. Sie fürchte zu sehr die Aufregung. Diesmal konnte Diederich warten. Die Schwestern durften sich anziehen, solange sie mochten. Als sie eintraten, waren schon alle im Saal. Aber es waren nicht dieselben. Sämtliche Bucks fehlten. Und mit ihnen Guste Deimchen, Heuteufel, Kohn, die ganze Loge, der freisinnige Wahlverein. Sie gaben sich besiegt. Die Stadt wusste es. Man drängte sich herbei, ihre Niederlage zu erleben. Das mindergute Publikum war vorgerückt bis an die vorderen Bäcke. Wer von dem einstigen Klüngel sich noch hier fand, Kühnchen und Kunze trugen Sorge, dass jeder auf ihren Gesichtern die gute Gesinnung lese. Auch einige verdächtige Gestalten freilich saßen dazwischen. Junge Leute mit müden, aber ausdrucksvollen Mienen, samt mehreren auffallenden Mädchen, die unheimlich schöne Farben im Gesicht hatten. Und alle tauschten Grüße mit Wolfgang Buck, das Stadttheater. Buck hatte sich nicht entblödet, sie zu seinem Plädoyer einzuladen. Der Angeklagte wandte hastig den Kopf, so oft jemand eintrat. Er wartete auf seine Frau. »Wenn er meint, dass sie noch kommt«, dachte Diederich, »aber da kam sie.« Noch bleicher als heute früh begrüßte ihren Gatten mit einem Blick, der flehend war, setzte sich still an das Ende einer Bank und richtete die Augen geradeaus nach dem Richtertisch, stumm und stolz, wie ins Schicksal. Der Gerichtshof hatte den Saal betreten. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und erteilte das Wort dem Herrn Staatsanwalt. Jadas Sohn begann sofort mit äußerster Heftigkeit. Nach einigen Sätzen fand er schon keine Steigerung mehr und wirkte matt. Die Mitglieder des Stadttheaters lächelten einander geringschätzig zu. Jadas Sohn bemerkte es. Er fing an, die Arme zu schwenken, dass die Robe flog. Seine Stimme überschlug sich und die Ohren loderten. Die geschminkten Mädchen fielen auf die Brüstung ihrer Bank, so ausgelassen kicherten sie. »Merkt denn Spretius nichts?« fragte die Schwiegermutter des Bürgermeisters. Aber das Gericht schlief. Dietrich in seinem Herzen frohlockte. Er hatte seine Rache an Jadassohn. Jadassohn konnte nichts vorbringen, als womit er selbst schon das Rennen gemacht hatte. Es war gemacht. Das wusste Vulko und auch Spritzius wusste es. Darum schlief er mit offenen Augen. Jadassohn selbst fühlte es am besten. Er nahm sich immer unsicherer aus, je geräuschvoller er ward. Als er schließlich 2 Jahre Gefängnis beantragte, gaben alle, die er gelangweilt hatte, ihm Unrecht. Wie es schien, auch die Richter. Der alte Kühlemann schrak auf mit einem Schnarcher. Spritius klappte mehrmals die Lider, um sich zu ermuntern, und dann sagte er: »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« Wolfgang Buck erhob sich langsam. Seine sonderbaren Freunde auf der Tribüne murmelten beifällig, was Buck trotz Spritius geschärftem Schnabel in Ruhe abwartete. Dann erklärte er leichthin, als werde er mit allen in 2 Minuten fertig werden, dass die Beweisaufnahme ein dem Angeklagten durchaus günstiges Bild ergeben habe. Der Herr Staatsanwalt vertrete mit Unrecht die Anschauung, dass die Aussage von Zeugen, die erst infolge drohender Eingriffe in ihre eigene Existenz schlecht ausgesagt hätten, irgendeinen Wert habe. Vielmehr, sie habe den Wert, dass sie auf geradezu glänzende Weise die Unschuld des Angeklagten belege, da so viele als wahrheitsliebend bekannte Männer nur durch eine Erpressung. Weiter kam er natürlich nicht. Als der Vorsitzende sich beruhigt hatte, fuhr Buck gelassen fort. Wolle man aber als erwiesen annehmen, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegte Äußerung wirklich getan habe, so entfalle hier doch der Begriff der Strafbarkeit. Denn der Zeuge Dr. Hässling habe offen eingestanden, dass er den Angeklagten mit Absicht und Vorbedacht provoziert habe. Es frage sich vielmehr, ob nicht eben der Zeuge Hässling durch seine provokatorische Absicht der eigentliche geistige Urheber einer strafbaren Handlung sei, die er mit der unwillkürlichen Hilfe eines anderen und unter bewusster Ausnutzung seiner Erregung vollführt habe. Der Verteidiger empfahl dem Herrn Staatsanwalt die nähere Beschäftigung mit dem Zeugen Hässling. Hier wandten viele sich nach Dietrich um, und ihm ward schwül, aber die wegwerfende Miene des Vorsitzenden ermutigte ihn wieder. Buck machte sein Organ milde und warm. Nein, er wolle nicht das Unglück des Zeugen Hässling, den er als das Opfer eines weit höheren betrachte. Warum häufen sich in diesen Zeiten die Anklagen wegen Majestätsbeleidigung? Man wird sagen, infolge solcher Vorgänge wie die Erschießung des Arbeiters. Ich erwidere nein, sondern dank den Reden, die diese Vorgänge begleiten. Spritius rückte den Kopf, wetzte schon den Schnabel, zog sich aber noch zurück. Buck ließ sich nicht stören, machte sein Organ männlich und stark. Drohungen und überspannte Ansprüche auf der einen Seite, zeitigen Zurückweisungen auf der anderen. Der Grundsatz, wer nicht für mich ist, ist wider mich, zieht eine grelle Grenze zwischen Byzantinern und Majestätsbeleidigern. Da hackte Spritius ein. Herr Verteidiger, ich kann nicht dulden, dass Sie an Worten des Kaisers hier Kritik üben. Wenn Sie damit fortfahren, wird das Gericht Sie in Ordnungsstrafe nehmen. »Ich füge mich der Anordnung des Herrn Vorsitzenden«, sagte Buck. Und die Worte wurden in seinem Munde immer runder und gewichtiger. »Ich werde also nicht vom Fürsten sprechen, sondern vom Untertan, den er sich formt. Nicht von Wilhelm II., sondern vom Zeugen Hässling. Sie haben ihn gesehen. Ein Durchschnittsmensch mit gewöhnlichem Verstand, abhängig von Umgebung und Gelegenheit, mutlos, solange hier die Dinge schlecht für ihn standen, und von großem Selbstbewusstsein, sobald sie sich gewendet hatten. Dietrich auf seinem Platze schnaufte. Warum schützte Spritius ihn nicht? Es wäre seine Pflicht gewesen. Einen nationalgesinnten Mann ließ er in öffentlicher Sitzung verächtlich machen. Von wem? Vom Verteidiger, dem berufsmäßigen Vertreter der subversiven Tendenzen. Da war etwas faul im Staat. Es begann in ihm zu kochen, wenn er Buck ansah. Das war der Feind, der Antipode. Da gab es nur eins, zerschmettern. Diese beleidigende Menschlichkeit in Bucks dickem Profil. Man fühlte seine herablassende Liebe zu den Worten, die er bildete, um Diederich zu kennzeichnen. Wie er, sagte Buck, waren zu jeder Zeit viele Tausende, die ihr Geschäft versahen und eine politische Meinung hatten. Was hinzukommt und ihn zu einem neuen Typus macht, ist einzig die Geste. Das Prahlerische des Auftretens, die Kampfstimmung einer vorgeblichen Persönlichkeit, das Wirkenwollen um jeden Preis, wäre er auch von anderen zu bezahlen. Die Andersdenkenden sollen Feinde der Nation heißen und wären sie zwei Drittel der Nation. Klasseninteressen, mag sein. Aber umgelogen durch Romantik. Eine romantische Prostration vor einem Herrn, der seinem Untertan von seiner Macht das Nötige leihen soll, um die noch kleineren niederzuhalten. Und da es in Wirklichkeit und im Gesetz weder den Herrn noch den Untertan gibt, erhält das öffentliche Leben einen Anstrich schlechten Komödiantentums. Die Gesinnung trägt Kostüm. Reden fallen wie von Kreuzrittern, indes man Blech erzeugt oder Papier, und das Pappschwert wird gezogen für einen Begriff, in den der Majestät, den doch kein Mensch mehr außer in Märchenbüchern ernsthaft erlebt. Majestät, wiederholte Buck, das Wort durchschmeckend, und einige Hörer schmeckten es mit. Die Leute vom Theater, denen es offenbar mehr auf die Worte als auf den Sinn ankam, legten die Hand an die Ohren und murmelten beifällig. Den anderen sprach Buck zu gewählt, und dass er an keinen Dialekt anklang, befremdete. Aber Spretius war im Sessel emporgestiegen. Er kreischte beutegierig: »Herr Verteidiger! Zum letzten Mal fordere ich Sie auf, die Person des Monarchen nicht in die Debatte zu ziehen.« Durch das Publikum lief eine Bewegung. Wie Buck den Mund wieder öffnete, versuchte jemand zu klatschen. Spretius hackte noch rechtzeitig zu. Es war eins der auffallenden Mädchen gewesen. »Erst der Herr Vorsitzende«, sagte Buck, »hat die Person des Monarchen genannt. Aber da sie nun genannt ist, darf ich ohne Verlegenheit für das Gericht feststellen, dass diese Person durch die Vollständigkeit, mit der sie im heute gegebenen Moment die Tendenzen des Landes ausdrückt und darstellt, etwas fast Verehrungswürdiges bekommt. Ich will den Kaiser, und der Herr Vorsitzende wird es nicht auf sich nehmen, mich zu unterbrechen, einen großen Künstler nennen. Kann ich mehr tun? Wir alle kennen nichts Höheres. Eben darum sollte es nicht erlaubt sein, dass jeder mittelmäßige Zeitgenosse ihn nachäfft. Im Glanz des Thrones mag einer seine zweifellos einzige Persönlichkeit spielen lassen, mag reden, ohne dass wir mehr von ihm erwarten als reden, mag blitzen, blenden, den Hass imaginärer Rebellen herausfordern und den Beifall eines Parterres, das seine bürgerliche Wirklichkeit darüber nicht vergisst. Diederich erbebte, und alle hatten die Münder offen und gespannte Augen, als bewegte Buck sich auf einem Seil zwischen zwei Türmen. Ob er stürzte? Spretius hielt den Schnabel gezückt, aber kein Zug von Ironie zeichnete die Miene des Verteidigers. Es schwang sich etwas darin auf wie eine erbitterte Begeisterung. Plötzlich ließ er den Mundwinkel fallen, grau schien es um ihn her zu werden. »Aber ein netziger Papierfabrikant?« fragte er. Er war nicht gestürzt, er hatte wieder Boden unter den Füßen. Nun sah alles sich nach Diederich um, und man lächelte sogar. Auch Emmy und Magda lächelten. Buck hatte seine Wirkung. Und Diederich musste sich leider sagen, dass ihr gestriges Gespräch auf der Straße hierfür die Generalprobe gewesen sei. Er duckte sich unter dem offenen Hohn des Redners. »Die Papierfabrikanten neigen heute dazu, sich eine Rolle anzumaßen, für die sie nicht fabriziert sind. Zischen wir sie aus!« Sie haben kein Talent. Das ästhetische Niveau unseres öffentlichen Lebens, das vom Auftreten Wilhelms II. Eine so ruhmreiche Erhöhung erfahren hat, kann durch Kräfte wie den Zeugen Hässling nur verlieren. Und mit dem Ästhetischen, meine Herren Richter, sinkt oder steigt das Moralische. Erlogene Ideale ziehen unlautere Sitten nach sich. Dem politischen Schwindel folgt der bürgerliche. Buck hatte sein Organ streng gemacht. Zum ersten Mal erhob er es nun bis zum Pathos. Denn, meine Herren Richter. Ich beschränke mich nicht auf die mechanistische Doktrin, die der Partei des sogenannten Umsturzes so teuer ist. Mehr Veränderung als alle Wirtschaftsgesetze erzeugt in der Welt das Beispiel eines großen Mannes. Und wehe, wenn es ein falsch verstandenes Beispiel war. Dann kann es geschehen, dass über das Land sich ein neuer Typus verbreitet, der in Härte und Unterdrückung nicht den traurigen Durchgang zu menschlicheren Zuständen sieht, sondern den Sinn des Lebens selbst. Schwach und friedfertig von Natur übt er sich, eisern zu scheinen, weil in seiner Vorstellung Bismarck es war. Und mit unberechtigter Berufung auf einen noch höheren wird er lärmend und unsolide. Kein Zweifel. Die Siege seiner Eitelkeit werden geschäftlichen Zwecken dienen. Zuerst bringt die Komödie seiner Gesinnung einen Majestätsbeleidiger ins Gefängnis, später findet sich, was daran zu verdienen ist. Meine Herren Richter, Buck breitete die Arme aus, als solle seine Toga die Welt umfassen. Er trug die gesammelte Miene eines Führers und er legte los mit allem, was er hatte. Sie sind souverän. Und ihre Souveränität ist die erste und stärkste. In ihrer Hand ist das Schicksal des Einzelnen. Sie können ihn in das Leben schicken oder ihn sittlich töten, was kein Fürst kann. Die Norm aber der Individuen, die sie gutheißen oder verwerfen, bildet ein Geschlecht. Und so haben sie Macht über unsere Zukunft. Bei ihnen liegt die unermessliche Verantwortung, ob künftig Männer wie der Angeklagte die Gefängnisse füllen und Wesen wie der Zeuge Hässling der herrschende Teil der Nation sein sollen. Entscheiden Sie sich zwischen den beiden. Entscheiden Sie sich zwischen Streberei und mutiger Arbeit, zwischen Komödie und Wahrheit, zwischen einem, der, um selbst emporzukommen, Opfer verlangt und dem anderen, der Opfer darbringt, damit Menschen es besser haben. Der Angeklagte hat getan, was erst wenige vermochten. Er hat sich seines Herrentums begeben, hat denen, die unter ihm standen, gleiches Recht zugebilligt, Behagen und Hoffnungsfreude. Und jemand, der in seinem Nächsten so sehr sich selbst achtet, sollte fähig sein, von der Person des Kaisers mit Nichtachtung zu sprechen? Die Hörer atmeten. Mit neuen Gefühlen blickte man auf den Angeklagten, der die Stirn in die Hand stützte, auf seine Frau, die starr vor sich hinsah. Mehrere schluchzten. Der Vorsitzende sogar hatte eine betretene Miene. Seine Lider klappten nicht mehr. Mit runden Augen saß er da, als hätte Buck ihn eingefangen. Der alte Kühlemann nickte achtungsvoll und Anjadas Sohn zeigten sich unwillkürliche Zuckungen. Aber Buck missbrauchte seinen Erfolg. Er ließ sich berauschen. »Das Erwachen des Bürgers«, rief er aus, »die wahrhaft nationale Gesinnung, die stille Tat eines Lauer tut mehr dafür als 100 hallende Monologe selbst eines gekrönten Künstlers.« Sofort klappte Spretius wieder. Und man sah ihm an, er hatte sich besonnen, wie die Dinge eigentlich lagen, und versprach sich, nicht zum zweiten Mal auf den Leim zu gehen. Ja, das Sohn feixte, und im Saal fühlten die meisten, der Verteidiger habe verspielt. Unter allgemeiner Unruhe ließ der Vorsitzende ihn das Lob des Angeklagten beenden. Als Buck sich dann setzte, wollten die Schauspieler klatschen. Aber Spretius hackte nicht einmal mehr zu. Er warf nur einen gelangweilten Blick hin und fragte, ob der Herr Staatsanwalt zu replizieren wünsche. Ja, das Sohn verneinte geringschätzig. Und der Gerichtshof zog sich rasch zurück. »Das Urteil wird bald gefunden sein«, sagte Dietrich mit Achselzucken, obwohl ihm von Bucks Rede noch arg beklommen war. »Gott sei Dank«, sagte die Schwiegermutter des Bürgermeisters, »man sollte nicht glauben, dass vor 5 Minuten die Leute noch oben auf waren.« Sie wies auf Lauer, der sich das Gesicht trocknete, und auf Buck, den wahrhaftig die Schauspieler beglückwünschten. Schon kehrten die Richter zurück, und Spretius verkündete das Urteil. 6 Monate Gefängnis, was allen die natürlichste Lösung erschien. Dazu war noch auf Verlust der vom Angeklagten bekleideten öffentlichen Ämter erkannt worden. Der Vorsitzende begründete das Urteil damit, dass eine beleidigende Absicht zum Tatbestande des Delikts nicht erforderlich sei. Daher tue auch die Frage, ob eine Provokation stattgefunden habe, nichts zur Sache. Im Gegenteil, dass der Angeklagte es gewagt habe, vor nationalgesinnten Zeugen so zu sprechen, falle erschwerend ins Gewicht. Die Behauptung des Angeklagten, dass er nicht den Kaiser gemeint habe, sei vom Gericht für hinfällig befunden. Den Hörern der Rede musste sich, namentlich bei ihrer Parteistellung und der ihnen bekannten antimonarchischen Richtung des Angeklagten, die Ansicht aufdrängen, dass seine Äußerung sich gegen den Kaiser richte. Wenn der Angeklagte vorgibt, dass er sich wohl gehütet habe, eine Majestätsbeleidigung zu begehen, so hat er eben nicht die Beleidigung selbst, sondern nur ihre strafrechtlichen Folgen vermeiden wollen. Dies leuchtete allen ein. Man fand es von Lauer begreiflich, aber hinterlistig. Der Verurteilte war sofort verhaftet. Als man auch dies noch miterlebt hatte, zerstreute man sich unter Bemerkungen, die ihm nicht günstig waren. Nun war es wohl aus mit Lauer. Denn was sollte in dem halben Jahr, das er absitzen musste, aus seinem Geschäft werden? Infolge des Urteils war er auch nicht mehr Stadtverordneter. Er konnte künftig weder nützen noch schaden. Dem Buckschen Klüngel, der so dick tat, war der Denkzettel zu gönnen. Man sah sich nach der Frau des Sträflings um, aber sie war verschwunden. Nicht einmal die Hand hat sie ihm gegeben. Nette Verhältnisse. Aber in den Tagen, die folgten, geschahen Dinge, die zu noch herberen Urteilen nötigten. Judith Lauer hatte sofort ihre Koffer gepackt und war nach dem Süden gereist. Nach dem Süden, in das ihr leiblicher Mann dort oben in der Vogtei saß, mit einer Wache unter seinem Gitterfenster. Und ein auffallendes Zusammentreffen. Landgerichtsrat Fritsche nahm plötzlich Urlaub. Eine Karte von ihm aus Genua gelangte an Dr. Heuteufel, der sie umherzeigte, wahrscheinlich um sein eigenes Benehmen in Vergessenheit zu bringen. Es wäre kaum noch nötig gewesen, die Lauerschen Dienstboten und die armen verlassenen Kinder auszuforschen. Man wusste Bescheid. Der Skandal war so groß, dass die Netziger Zeitung eingriff mit einer an die oberen 10.000 gerichteten Warnung, nicht den umstürzlerischen Tendenzen durch Zügellosigkeit entgegenzukommen. In einem zweiten Artikel legte Notgroschen dar, dass man Unrecht tue, Reformen wie die in Lauers Betrieb eingeführten besonders zu rühmen. Denn was hatten die Arbeiter von der Beteiligung? Im Durchschnitt, nach Lauers eigenen Aufstellungen, noch nicht 80 Mark im Jahr. Das konnte man ihnen auch in Form eines Weihnachtsgeschenkes zuwenden. Aber freilich, dann war es keine Demonstration mehr gegen die bestehende Gesellschaftsordnung. Dann hatte auch die vom Gericht festgestellte antimonarchische Gesinnung des Fabrikherrn nichts dabei zu gewinnen. Und wenn Herr Lauer auf den Dank der Arbeiter gezählt hatte, konnte er sich jetzt eines Besseren belehren. Vorausgesetzt, so fügte Notgroschen hinzu, dass er im Gefängnis das sozialdemokratische Blatt zu lesen bekam. Denn das warf ihm vor, dass er durch seine leichtsinnige Majestätsbeleidigung mehrere hundert Arbeiterfamilien in ihrer Existenz gefährdet habe. Die Netziger Zeitung trug der veränderten Lage noch in anderer, sehr bezeichnender Weise Rechnung. Ihr Direktor Dietz wandte sich an das Hässlingsche Werk wegen eines Teils der Papierlieferung. Die Auflage sei gestiegen und Gausenfeld zurzeit überlastet. Diederich sagte sich sofort, dass dahinter der alte Klüsing selbst stecke. Er war beteiligt an der Zeitung, ohne ihn geschah dort nichts. Wenn der etwas aus der Hand ließ, fürchtete er offenbar, sonst noch mehr zu verlieren. Die Kreisblätter, die Lieferungen für die Regierung, Angst vor Vulko, das war's. Dass Diederich durch seine Zeugenaussage den Präsidenten auf sich aufmerksam gemacht hatte, musste der Alte wohl erfahren haben, obwohl er kaum mehr in die Stadt kam. Die alte Papierspinne dort hinten in ihrem Netz, das über die Provinz und noch weiter gespannt war, witterte Gefahr und ward unruhig. Er möchte mich abspeisen mit der Netziger Zeitung, aber so billig tun wir es nicht. In dieser harten Zeit hat der eine Ahnung von meiner Großzügigkeit. Wenn ich erst Vulko hinter mir habe, ich beerbe ihn einfach, sagte Diederich laut, mit einem Schlag auf das Schreibpult, so dass Södbier emporschlag. Hüten Sie sich vor Aufregungen, höhnte Dietrich. In Ihren Jahren, Södbier. Ich gebe zu, früher haben Sie manches geleistet für die Firma, aber die Geschichte mit dem Holländer war schlimm. Da haben Sie mich entmutigt. Und jetzt hätte ich ihn nötig für die Netziger Zeitung. Sie sollten sich ausruhen. Es gelingt nichts mehr. Zu den Folgen, die der Prozess für Dietrich hatte, gehörte auch ein Brief des Majors Kunze. Dieser wünschte, ein bedauerliches Missverständnis aufzuklären und teilte mit, dass der Aufnahme des hochverdienten Doktors in den Kriegerverein nichts mehr im Wege stehe. Dietrich, gerührt durch seinen Triumph, hätte am liebsten gleich die beiden Hände des alten Soldaten ergriffen. Glücklicherweise erkundigte er sich und erfuhr, dass der Brief auf Herrn von Vulko selbst zurückzuführen war. Der Regierungspräsident hatte den Kriegerverein mit seinem Besuch beehrt und sich gewundert, den Dr. Hässling nicht dort zu finden. Da ward Dietrich es inne, was für eine Macht er war. Er handelte demgemäß. Er antwortete auf die private Eröffnung des Majors durch ein offizielles Schreiben an den Verein und forderte den persönlichen Besuch von zwei Mitgliedern des Vorstandes, der Herren Major Kunze und Professor Günchen. Sie kamen auch. Dietrich empfing sie zwischen Geschäftsbesuchen, die er absichtlich auf diese Stunde gelegt hatte, in seinem Büro und diktierte ihnen die Adresse, von deren Überreichung er die Annahme ihres ehrenvollen Antrags abhängig machte. Darin ließ er sich bestätigen, dass er mit glänzender Unerschrockenheit allen Verleumdungen trotzend seine treudeutsche und kaisertreue Gesinnung bewährt habe. Durch sein Eingreifen sei es gelungen, den vaterlandslosen Elementen Netzigs eine empfindliche Schlappe beizubringen. Aus einem unter den größten persönlichen Opfern geführten Kampf sei Dietrich als lauterer, echt deutscher Charakter hervorgegangen. Bei der Feier seiner Aufnahme verlas Kunze die Adresse und Dietrich, Tränen in der Stimme, bekannte sich unwürdig, so viel Lob entgegenzunehmen. Wenn in Netzig die nationale Sache Fortschritte mache, so sei dies nächst Gott einem Höheren zu danken, dessen erhabene Weisungen er seinerseits in freudigem Gehorsam ausführe. Alle, auch Kunze und Kühnchen, waren bewegt. Es war ein großer Abend. Dietrich stiftete einen Pokal und erhielt eine Rede, worin er die Schwierigkeiten berührte, denen die neue Militärvorlage im Reichstage begegnete. »Einzig unser scharfes Schwert«, rief Dietrich aus, »sichert unsere Stellung in der Welt, und es scharf zu erhalten ist der Beruf seiner Majestät des Kaisers. Wenn der Kaiser ruft, wird es herausfliegen aus der Scheide. Die Gesellschaft im Reichstag, die da was dreinreden will, mag sich hüten, dass es sie nicht zuerst trifft. Mit seiner Majestät ist nicht zu spaßen, meine Herren, das kann ich Ihnen nur sagen.« Dietrich blitzte und er nickte schwerwiegend, als wüsste er manches. Im selben Augenblick kam ihm wirklich ein Einfall. »Neulich auf dem brandenburgischen Provinziallandtag hat der Kaiser dem Reichstag den Standpunkt klargemacht. Er hat gesagt, wenn die Gerds mir meine Soldaten nicht bewilligen, räum ich die ganze Bude aus.« Das Wort erregte Begeisterung. Und als Dietrich allen, die ihm zutranken, nachgekommen war, hätte er nicht mehr sagen können, ob es von ihm selbst war oder nicht doch vom Kaiser. Schauer der Macht strömten aus dem Wort auf ihn ein, als wäre es echt gewesen. Tags darauf stand es in der Netziger Zeitung und schon am Abend im Lokalanzeiger. Schlechtgesinnte Blätter verlangten ein Dementi. Aber es blieb aus. Noch schwellten solche Hochgefühle Dietrichs Brust. Da bekamen Emmy und Magda eine Einladung von Frau von Vulko nachmittags zum Tee. Es konnte nur wegen des Stückes sein, das die Regierungspräsidentin beim nächsten Fest der Harmonie aufführen ließ. Emmy und Magda sollten Rollen bekommen. Freude gerötet kehrten sie heim. Frau von Vulko war überaus gnädig gewesen. Eigenhändig hatte sie ihnen immer wieder Kuchen auf den Teller gelegt. Inge Dietz mochte platzen. Offiziere spielten mit. Man brauchte besondere Toiletten. Wenn Dietrich vielleicht glaubte, dass sie mit ihren 50 Mark... Aber Dietrich eröffnete ihnen einen unbegrenzten Kredit. Nichts von dem, was sie kauften, fand er schön genug. Das Wohnzimmer lag voll von Bändern und künstlichen Blumen. Die Mädchen verloren den Kopf, weil Diederich ihnen dreinredete. Da kam Besuch. Guste Deimchen. »Ich habe doch der glücklichen Braut noch gar nicht richtig gratuliert«, sagte sie und versuchte gönnerhaft zu lächeln. Aber ihre Augen gingen besorgt über die Bänder und Blumen. »Das ist wohl auch für das dumme Stück«, fragte sie. »Wolfgang hat davon gehört. Er sagt, es ist unerhört dumm.« Magda erwiderte, »dir muss er es doch sagen, weil du dich mitspielst.« Und Diederich erklärte, »damit entschuldigt er sich dafür, dass sie seinetwegen bei Vulkus nicht eingeladen werden.« Guste lachte geringschätzig. »Auf Vulkus verzichten wir, aber zum Harmonieball gehen wir gerade.« Diederich fragte, »wollen Sie den ersten Eindruck des Prozesses nicht lieber vorübergehen lassen?« Er sah sie teilnehmend an. »Liebes Fräulein Guste, wir sind so alte Bekannte. Ich darf Sie wohl darauf hinweisen, dass Ihre Verbindung mit den Bucks Ihnen jetzt in der Gesellschaft nicht gerade nützt.« Guste zuckte mit den Augen. Man sah, sie hatte sich das schon selbst gedacht. Magda bemerkte, »Gott sei Dank, mit meinem Kienast ist es nicht so.« Worauf Emmy, »aber Herr Buck ist interessanter. Neulich bei seiner Rede habe ich geweint, wie im Theater.« »Und überhaupt«, rief Guste ermutigt, »erst gestern hat er mir diese Tasche geschenkt.« Sie hielt den vergoldeten Sack empor, nachdem Emmy und Magda schon lange schielten. Magda sagte spitz, »er hat wohl viel verdient mit der Verteidigung. Kienast und ich, wir sind für Sparsamkeit.« Aber Guste hatte ihre Genugtuung gehabt. »Dann will ich auch nicht länger stören«, sagte sie. Diederich begleitete sie hinunter. »Ich bringe Sie nach Hause, wenn Sie artig sind«, sagte er. »Aber vorher muss ich noch einen Blick in die Fabrik tun. Gleich wird Schicht gemacht.« »Ich kann ja mitgehen«, meinte Guste. Um ihr zu imponieren, führte er sie geradeswegs zu der großen Papiermaschine. »So was haben Sie wohl noch nicht gesehen?« Und mit Wichtigkeit erläuterte er ihr das System von Bassins, Walzen und Zylindern, worüberhin durch die ganze Länge des Saales die Masse floss, zuerst wässerig, dann immer trockener, und am Ende der Maschine lief auf großen Rollen das fertige Papier. Guste schüttelte den Kopf. »Nein, sowas? Und der Krach, den sie macht? Und die Hitze hier?« Diederich, mit seiner Wirkung noch nicht zufrieden, fand einen Grund, um die Arbeiter anzudonnern. Und wie Napoleon Fischer dazu kam, war nur er schuld. Beide schrien gegen den Lärm der Maschine an. Guste verstand nichts, aber Diederichs geheime Angst sah in dem dünnen Bart des Maschinenmeisters immer das gewisse Grinsen, das an seine Mitwisserschaft in der Angelegenheit des Holländers erinnerte und die offene Verleugnung jeder Autorität war. Je heftiger Diederich sich gebärdete, desto ruhiger wurde der andere. Diese Ruhe war Aufruhr. Schnaufend und bebend öffnete Diederich die Tür zum Backraum und ließ Guste eintreten. »Der Mann ist Sozialdemokrat«, erklärte er. »So ein Kerl wäre imstande, hier Feuer zu legen. Aber ich entlass ihn nicht, nun gerade nicht. Wollen sehen, wer der Stärkere ist. Die Sozialdemokratie nehme ich auf mich.« Und da Guste ihn bewundert ansah, »das hätten Sie wohl nicht gedacht, auf was für einen gefahrvollen Posten unser einer steht. Furchtlos und treu ist mein Wahlspruch. Sehen Sie, ich verteidige hier unsere heiligsten nationalen Güter gerade so gut wie unser Kaiser. Dazu gehört mehr Mut, als wenn einer vor Gericht schöne Reden hält.« Guste sah es ein. Sie hatte eine andächtige Miene. »Hier ist es kühler«, bemerkte sie, »wenn man aus der Hölle nebenan kommt. Die Frauen hier können froh sein.« »Die«, erwiderte Diederich, »die haben es wie im Paradies.« Er führte Guste zu dem Tisch. Eine der Frauen sortierte die Bogen, eine zweite prüfte nach und die dritte zählte immerfort bis 500. Alles ging mit unerklärlicher Schnelligkeit. Die Bogen flogen ununterbrochen einander nach, wie von selbst und ohne Widerstand gegen die arbeitenden Hände, die im endlos über sie hingleitenden Papier sich aufzulösen schienen. Hände und Arme, die Frau selbst, ihre Augen, ihr Gehirn, ihr Herz. Das alles war da und lebte, damit die Bogen flogen. Guste gähnte. Indes Diederich erklärte, dass diese Weiber, die im Akkord arbeiteten, sich schändliche Nachlässigkeiten zu Schulden kommen ließen. Er wollte schon dazwischen fahren, weil ein Bogen mitflog, woran eine Ecke fehlte. Aber Guste sagte plötzlich mit einer Art von Trotz: »Sie brauchen sich übrigens nicht einzubilden, dass Käthchen Zillig sich für Sie besonders interessiert. Wenigstens nicht mehr als für gewisse andere Leute«, setzte sie hinzu. Und auf seine verwirrte Frage, was sie denn meine, lächelte sie bloß anzüglich. »Ich muss Sie doch bitten«, wiederholte er. Darauf nahm Guste ihre gönnerhafte Miene an. »Ich sage es nur zu Ihrem Besten, denn Sie scheinen nichts zu merken. Mit Assessor Jadasson zum Beispiel. Aber Käthchen ist überhaupt so eine.« Jetzt lachte Guste laut. So begossen sah Diederich aus. Sie ging weiter und er folgte. »Mit Jadasson?« forschte er angstvoll. Da hörte der Lärm der Maschine auf, die Glocke ging, die den Schluss der Arbeit anzeigte, und über den Hof entfernten sich schon Arbeiter. Diederich zuckte die Achsel. »Was Fräulein Zillig macht, lässt mich kalt«, erklärte er. »Höchstens um den alten Pastor tut es mir leid, wenn sie wirklich so eine ist. Wissen Sie das denn genauer?« Guste sah weg. »Überzeugen Sie sich doch selbst.« Worauf Diederich geschmeichelt lachte. »Lassen Sie das Gas brennen«, rief er dem Maschinemeister zu, der vorbeiging. »Ich drehe selbst ab.« Gerade war der Lumpensaal weit geöffnet für die Fortgehende. »Oh«, rief Guste, »dort drinnen ist es aber romantisch.« Denn sie erblickte da hinten in der Dämmerung lauter bunte Flecken auf grauen Hügeln und darüber einen Wald von Ästen. »Ach«, sagte sie ihm näher treten, »ich dachte, weil es hier schon so dunkel ist, da sind ja bloß Lumpensäcke und Heizungsrohre.« Und sie verzog das Gesicht. Diederich jagte die Arbeiterinnen empor, die trotz der Betriebsordnung sich auf den Säcken ausruhten. Mehrere, kaum dass sie die Arbeit fortgelegt hatten, strickten schon, andere aßen. »Das könnte euch passen«, schnaubte er. »Wärmeschinden auf meine Kosten. Raus!« Sie standen langsam auf, ohne ein Wort, ohne Widerstand in der Miene, und vorbei an der fremden Dame, nach der alle dumpf neugierig den Kopf wandten, trabten sie in ihren Männerschuhen hinaus, schwerfällig wie eine Herde und umgeben von dem Dunst, worin sie lebten. Diederich behielt jede Scharf im Auge, bis sie draußen war. »Fischer«, schrie er plötzlich, »was hat die Dicke da unterm Tuch?« Der Maschinenmeister erklärte mit seinem zweideutigen Grinsen: »Das ist nur, weil sie was erwartet.« Worauf Diederich unzufrieden den Rücken wandte. Er belehrte Guste: »Ich glaubte, ich hätte eine erwischt. Sie stehlen nämlich Lumpen. Jawohl, sie machen Kinderkleider daraus.« Und da Guste die Nase rümpfte: »Das ist doch zu gut für die Proletenkinder.« Mit den Spitzen ihrer Handschuhe hob Guste einen der Fetzen vom Boden. Plötzlich hatte Diederich ihr Handgelenk gefangen und küsste es gierig im Spalt des Handschuhs. Erschreckt sah sie sich um. »Ach so, alle Leute sind schon fort.« Sie lachte selbstsicher. »Ich habe mir doch gleich gedacht, was Sie jetzt noch in der Fabrik zu tun haben.« Diederich machte ein herausforderndes Gesicht. »Na und Sie? Warum sind Sie überhaupt gekommen heute? Sie haben wohl gemerkt, dass ich doch nicht so ohne bin.« »Freilich, Ihr Wolfgang. Jeder kann sich nicht so blamieren wie er neulich vor Gericht.« Darauf sagte Guste entrüstet: »Seien Sie nur ganz still. Sie werden doch nie so ein feiner Mann wie er.« Aber ihre Augen sagten etwas anderes. Diederich sah es. Erregt lachte er auf. »Wie der es eilig hat mit Ihnen. Wissen Sie auch, wofür er Sie ansieht? Für einen Kochtopf mit Wurst und Kohl, und ich soll ihn umrühren.« »Jetzt lügen Sie«, sagte Guste vernichtend. Aber Diederich war im Zuge. »Ihm ist nämlich nicht genug Wurst und Kohl drin. Anfangs hat er natürlich auch gedacht, Sie hätten eine Million geerbt, aber für 50.000 Mark ist solch ein feiner Mann nicht zu haben.« Da kochte Guste auf. Diederich fuhr zurück. So gefährlich sah es aus. »50.000! Ihnen ist gewiss nicht wohl. Wie komme ich dazu, dass ich mir das muss sagen lassen, wo ich wahre 350.000 auf der Bank zu liegen habe? In richtig gehenden Papieren 50.000. Wer so etwas Ehrenrühriges von mir herum erzählt, den kann ich überhaupt belangen. Sie hatte Tränen in den Augen. Diederich stammelte Entschuldigungen. Lassen Sie nur. Und Guste benutzte ihr Taschentuch. Wolfgang weiß genau, woran er bei mir ist. Aber Sie selbst, Sie haben den Schwindel geglaubt. Darum waren Sie auch so frech, rief sie. Ihre rosigen Fettpolster zitterten vor Zorn und die kleine eingedrückte Nase war ganz weiß geworden. Er sammelte sich. Daran sehen Sie doch, dass Sie mir auch ohne Geld gefallen, gab er zu bedenken. Sie biss sich auf die Lippen. Wer weiß, sagte sie mit einem Blick von unten schmollend und unsicher, für Leute wie Sie sind 50.000 auch schon Geld. Er hielt es für angezeigt, eine Pause zu machen. Sie zog aus ihrem goldenen Beutel die Puderquaste und sie setzte sich. »Ich bin wirklich ganz echauffiert von Ihrem Betragen.« Aber sie lachte wieder. »Haben Sie mir vielleicht sonst noch etwas zu zeigen Ihrer sogenannten Fabrik?« Er nickte bedeutsam. »Wissen Sie wohl, wo Sie jetzt sitzen?« »Nur auf einem Lumpensack.« »Aber auf was für einem?« »In dieser Ecke hinter den Säcken hier habe ich mal einen Arbeiter und ein Mädchen ertappt, wie Sie gerade...« Sie verstehen. Natürlich sind beide geflogen. Und am Abend, jawohl, am selben Abend, er hob den Zeigefinger, in seinen Augen entstand ein Schauder höherer Dinge, haben sie den Kerl totgeschossen und das Mädchen ist verrückt geworden. Guste sprang auf. War das? Ach Gott, das war der Arbeiter, der den Wachtposten gereizt hat. Also hinter den Säcken haben sie... Ihre Augen gingen über die Säcke, als suchte sie Blut darauf. Sie hatte sich nahe zu Diederich geflüchtet. Plötzlich sahen sie einander in die Augen. Darin bewegten sich die gleichen abgründigen Schauder des Lasters oder des Übersinnlichen. Sie atmeten hörbar einander an. Guste schloss eine Sekunde lang die Lider. Da plumpsten sie auch schon beide auf die Säcke, rollten ineinander verwickelt hinab und durch den dunklen Raum dahinter, schlugen um sich, keuchten und prusteten, als seien sie dort unten am Ertrinken.